Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel: Man muss über das Wesen der Situation auf der koreanischen Halbinsel Bescheid wissen. Im Kommentar hieß es: Am 27. Juni sagte der tschechische Ministerpräsident nach dem Gespräch mit dem japanischen Premierminister Abe in Tokio auf einer Pressekonferenz, die Atom- und Raketenteste von Nordkorea verschärfen die Lage. Mehrere Länder wie Südkorea und Japan fühlen sich bedroht. Die Völkergemeinschaft solle weiterhin Druck auf die Völker ausüben. Wenn der Bericht über die Rede vom tschechischen Ministerpräsidenten wahr ist, zeigt es, dass er vom Wissen der Situation auf der koreanischen Halbinsel keine Ahnung hat oder absichtlich davon sein Gesicht abwendet. Der Grund für die Zuspitzung der Lage auf der koreanischen Halbinsel liegt in der jahrzehntelangen feindseligen Deepwater-Politik der USA und der nuklearen und militärischen Bedrohung der Deepwater durch die Amerikaner, was als direkter Ausdruck ihrer Politik gilt. Wenn man unter Druck der Großmächte sein Souveränitätsrecht aufgibt und sich ergibt, führt es zur nicht wieder gutzumachenden Katastrophe. Es ist eine historische Lehre, die auch Tschechien erlebt hat. Egal, ob es sich dabei um Unwissenheit über das Wesen der Situation auf der koreanischen Halbinsel oder um Vorurteil handelt, würde seine Rede nur dazu beitragen, das sündhafte Japan zur Wiederbelebung des Militarismus aufzuhetzen und die Lage der Region zu verschärfen. Wenn sich die europäischen Länder wie Tschechien wirklich für die Entspannung der Lage auf der koreanischen Halbinsel interessieren, sollten sie vor allem die USA, den Hauptverantwortlichen für die Zuspitzung der Lage, dazu auffordern, auf ihre feindselige DVK-Politik zu verzichten.